Kapitel 16. Die Frau kommt und sagt: Hallo, kann ich Ihnen helfen? Maria sagt: Grüß Gott, die Schuhe in Pink und Gold gefallen mir gut. Möchten Sie die Schuhe anprobieren? Gerne. Welche Schuhgröße haben Sie? 39. Kapitel 17. Maria zieht die Schuhe an. Sie geht durch die Boutique. Sie steht lange vor einem Spiegel. Dann sagt sie: Die Schuhe sind wunderschön. Nicht, Franz? Ja, sagt Franz mit wenig Enthusiasmus in der Stimme. Kapitel 18. Die Frau von der Boutique sieht nicht auf Maria und die Schuhe. Die Frau sieht auf Franz. Sie fragt Franz: Woher kommen Sie? Franz sagt: Wir kommen nicht aus der Stadt. Wir kommen vom Land. Kapitel 19. Die Frau fragt mit charmanter Stimme: Gefällt Ihnen München? Franz antwortet: München ist super. München gefällt uns sehr. Maria sagt laut: Die Schuhe sind auch super. Die Frau fragt mit uninteressierter Stimme: Ja? Kapitel 20. Maria merkt, dass die Frau sich sehr für Franz interessiert. Sie denkt: Franz ist groß, er hat breite Schultern. Franz ist der schönste Mann im Dorf. Aber auch in der Stadt ist Franz attraktiv.